Jeden Tag Punkt 7. Jeden Tag Punkt 7 wach ich auf, müde noch vom vergangenen Tag. Mich weckt nicht die Uhr, das Muss reißt mich auf. Rasch angezogen, das Frühstück genommen, der Arbeit zu, müde noch. Täglich 20 Minuten nach 7, müde noch. Die stiegen rasch hinunter, 3 sind's zu 25, macht 75 Stufen. Täglich 20 Minuten nach 7, immer das Gleiche, Stufen hinunter, hinunter, hinunter. Immer verdammt hinunterzusteigen, immer hinunter. Wie lange noch? Jeden Tag Punkt 7 wach ich auf. Müde noch.